Kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. Willkommen, Sonntagabend, 17 Uhr, Sunday Eve Radio Show hier auf Coloradio mit Hagen. Ich bin noch etwas fertig von letzter Nacht, war erst um 10 heute Morgen im Bett. Und habe es trotzdem nicht versäumt, euch etwas Musik mitzubringen. Ich wünsche euch die nächste Stunde viel Spaß hier bei Coloradio. Grüßt schön durch den Sonntag mit einer Stunde schöner, entspannter, ja, Tech-House, Hausmusik. Ich werde mich in einer halben Stunde nochmal melden und mal ein paar News präsentieren. We'll be right back. Und ihr hört immer noch die Sandy Eve Radio Show auf Color Radio. Das Ganze ist auch zu empfangen live im Stream auf colorradio.org. Natürlich auch die Möglichkeit, diese Sendung bei verb.com/Sunday Eve Show downzuladen. An dieser Stelle sei auch nochmal der Rick gegrüßt und alle anderen, die uns zuhören oder mich besser gesagt kennen. Eine Viertelstunde noch, Sunday Eve Radio Show mit HGN. Nach uns folgt wie immer Hörwerk, die Sendung fürs Hörspiel. Und nicht vergessen, nächste Woche 12 Jahre Parkhotel im Parkhotel. Den 22.04.3. Ich sage an dieser Stelle schon mal Tschüss und werde raus in den Regen gehen und nach Hause ins Bett. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal am 20.04. Sunday Eve Show. Zu verraten zur nächsten Sendung wäre noch Doc B als Gast. Ja, willkommen. Ein Urgestein der Dresdner Techno- und Hausszene. Ihr könnt gespannt sein und ich sage an dieser Stelle nochmal Tschüss und noch schönen Sonntag.